Und jetzt war Krieg. Und die Fronten waren endlich klar. Aber uns Emigranten betreffend war das der entscheidende Trugschluss. Klar waren die Fronten für die anderen. Für die Polen, das war einleuchtend, für die Tschechen. Und dann für die Dänen und Norweger und Belgier und Holländer und Franzosen. Deren Länder waren von Feinden besetzt. Die kämpften für etwas, was ein englischer Patriot sich vorstellen konnte. Aber unser einer, ich zum Beispiel. Ein junger Journalist, der in Breslau seine ersten Artikel geschrieben hatte und dann nach Berlin gekommen war. Was wollte der hier in England? Der Mann im Homeoffice war sehr souverän und sehr freundlich. Aber als dann die Frage zu beantworten war, welcher der drei Kategorien von Deutsch nicht zuzurechnen sei, da war die Antwort klar. Ich war ein Enemy Alien, ein feindlicher Ausländer.